Leien sie auch nach Suche, springen doch gefälschte Brief. Besch, as doch net letzte Burisch, ohne Maulkopf bleibt de Leif. Anne Maulkopf passt nach Manner, ob Gesicht von der Freizon. Dürf ihr rufe, großer Kanner, ohne Maulkopf ihr Roman. Lützebue, merkt den Besch, lo endlich bin. Lützebue, stimmt der 6. Juni nin.